Schönen guten Abend. Haben Sie eine Lizenz zum Hören dabei? Wenn nicht, können Sie sie jetzt erwerben. Zu spät. Das macht jetzt 300 Euro.